einmal vor langer Zeit. Ein Mann, der so weise und gütig war wie das Meer. Dieser Mann besaß eine magische Kraft. Er heilte die Kranken und Blinde konnten wieder sehen. Sein Name war Pitschi Pitschi Popo, Pitschi Pitschi Popo. Ja, dieser Mann, der half den Menschen gern. Er hieß Pitschi Pitschi Popo, Pitschi Pitschi Popo. Die Magic Power macht ihm Spaß, oh yeah. Einmal vor langer Zeit eine junge Familie mit zwei Kindern, so zart und rein. Doch die Kinder waren so unheilbar krank, dass nur ein einziger Mensch auf der Welt ihnen helfen konnte. Jedes Jahr machten sie sich auf die Reise zu ihm, denn nur dieser Mann konnte ihr Leiden vermindern. Sie freuen sich auf Pitschi Pitschi Popo, Pitschi Pitschi Popo. Ja, dieser Mann, der half den Menschen gern. Er hieß Pitschi Pitschi Popo, Pitschi Pitschi Popo. Die Magic Power macht ihm Spaß, oh yeah. Pitschi Pitschi Popo, Pitschi Pitschi Popo. Ja, dieser Mann, der half den Menschen gern. Er hieß Pitschi Pitschi Popo, Pitschi Pitschi Popo. Die Magic Power macht ihm Spaß, oh yeah. Macht ihm Spaß, Pitschi Pitschi Popo, Pitschi Pitschi Popo. Ja, dieser Mann, der half den Menschen gern. Er hieß Pitschi Pitschi Popo, Pitschi Pitschi Popo. Die Magic Power macht ihm Spaß, oh yeah. Hey yeah.